Zwei Jahre nach seinem kurzen Interview für Ruth Crawford war Papa wieder einmal dabei, die Taglilien zu inspizieren, die unseren Zaun entlang wuchsen. Er zeigte mir, wo einzelne Triebe jenseits davon den Boden durchbrachen, sogar auf der anderen Seite der Benson Street, als ich ein gedämpftes Knacken hörte. Ich dachte, er sei vielleicht auf einen herabgefallenen Zweig getreten. Er starrte mich mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund an, und ich dachte, daran erinnere ich mich deutlich, so hat Papa als Kleinkind ausgesehen. Dann kippte er zur Seite. Er grapschte nach dem Zaun, ich grapschte nach seinem Arm. Wir verfehlten beide, wonach wir griffen. Er schlug auf dem Rasen auf und schrie los. Ich habe mein Handy nicht immer in der Tasche. Ich gehöre nicht zu der Generation, die das Haus nicht ohne Smartphone verlässt, als handelte es sich um Unterwäsche. Aber an jenem Tag hatte ich es dabei. Ich wählte den Notruf und meldete, dass ich einen Krankenwagen in die Benson Nummer 29 brauchte, weil mein Vater einen Unfall gehabt habe. Ich kniete mich neben Papa und versuchte, sein Bein gerade zu richten. Er kreischte auf und sagte, »Nein, nein, nein, das tut weh, Marky, so weh!« Sein Gesicht war weiß wie frisch gefallener Schnee, wie Moby Dicks Bauch, wie Amnesie. Ich fühlte mich nicht oft alt, vermutlich weil der Mann, mit dem ich zusammenlebte, so viel älter war, aber in diesem Augenblick kam ich mir sehr alt vor. Ich ermahnte mich jetzt nicht in Ohnmacht zu fallen, keinen Herzinfarkt zu erleiden, und ich hoffte, dass der Harlower Notarztwagen, den Onkel Butch und mein Vater gespendet hatten, in der Nähe war. Ein Krankenwagen aus Gates Falls würde nämlich eine halbe Stunde brauchen und einer aus Castle Rock noch länger. Ich kann die Schreie meines Vaters immer noch hören. Kurz bevor der Notarztwagen aus Harlow eintraf, verlor er das Bewusstsein. Das war eine Erleichterung. Sie hoben ihn mit dem Elektrolift hinten in den Wagen und brachten ihn in St. Stephens, wo er stabilisiert wurde, sofern das bei einem 90-Jährigen überhaupt möglich ist, um anschließend geröntgt zu werden. Die linke Hüfte war gebrochen. Aus keinem erkennbaren Grund, es war einfach passiert. Sie war nicht nur gebrochen, erklärte mir der Orthopäde, sie war explodiert. »Ich bin mir über das weitere Prozedere noch nicht im Klaren«, sagte Dr. Patel. »Wäre er in Ihrem Alter, würde ich eine Hüfttransplantation vorschlagen, aber Mr. Carmody leidet an fortgeschrittener Osteoporose. Die Knochen sind alle wie Glas, und er ist natürlich hoch betagt.« Er breitete die Hände über den Röntgenaufnahmen aus. »Sie müssen entscheiden, ob operiert werden soll.« »Ist er wach?« Patel telefonierte kurz, fragte, hörte zu, legte auf. »Er ist von den Schmerzmitteln benommen, aber wach und imstande, Fragen zu beantworten. Er möchte Sie sprechen.« Obwohl Covid abklang, war das St. Stephens noch übervoll. Trotzdem hatte mein Vater ein Einzelzimmer bekommen, nicht nur, weil er sich das leisten konnte, sondern auch, weil er eine Berühmtheit war und in ganz Castle County beliebt. Ich hatte ihm einmal ein T-Shirt mit dem Aufdruck »Rockstar-Autor« geschenkt, das er tatsächlich auch getragen hatte. Papa war nicht mehr so weiß wie Moby Dicks Bauch, aber er schien geschrumpft zu sein. Das ausgezehrte Gesicht glänzte von Schweiß. »Ich habe mir die gottverdammte Hüfte gebrochen, Marky«, sagte er flüsternd. »Dieser pakistanische Doktor meint, es wäre ein Wunder, dass das nicht schon passiert ist, als ich zu Butchs Beerdigung gereist bin. Du erinnerst dich?« »Natürlich tue ich das.« Ich setzte mich ans Bett und zog meinen Kamm aus der Tasche. Er hob eine Hand, um mir mit seiner alten gebieterischen Geste Einhalt zu gebieten. »Lass das, ich bin noch kein Baby.« »Ich weiß, aber so siehst du wie ein Irrer aus.« Er ließ die Hand auf die Bettdecke fallen. »Also gut, aber nur, weil ich mal deine vollgekackten Windeln gewechselt habe.« Ich vermutete, dass das eher Mamas Job gewesen war, widersprach jedoch nicht, sondern kämmte ihn, so gut es ging. »Papa, der Orthopäde überlegt, ob du eine neue Hüfte...« »Schweig«, sagte er, »meine Hose hängt im Kleiderschrank.« »Papa, du kannst jetzt nirgends...« Er verdrehte die Augen. »Jesus Christus, das weiß ich doch, du sollst mir nur meinen Schlüsselbund bringen.«